lieben. Schlag auf Schlage trifft dein Herz. Dieser Rhythmus lässt dich schweben. Du vergisst jeden Schmerz. Schlag auf Schlage lässt die Liebe garantiert auch nie vergehen. Deshalb lasst uns alle feiern. Schlag auf Schlage wiedersehen. Die spielt nen Schlager, jede Fete hat nen Hit, jede Sause tanzt ein Dancebox und schon singen alle mit. Braucht dein Leben. Schlag auf Schlage trifft dein Herz. Dieser Rhythmus lässt dich schweben. Du vergisst jeden Schmerz. Schlag auf Schlage lässt die Liebe garantiert auch nie vergehen. Deshalb lasst uns